wirklich langen Stellungnahme äußerte sich heute Abend die aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens zu dem nun schon wochendauernden Drama um ihre ausreisewilligen Bürger. Die Schuldigen für ihre vielfältigen Probleme sehen die DDR-Gewaltigen ausschließlich im Westen, in der Bundesrepublik. Seit Wochen führen gewisse Kräfte der BRD, vor allem in den Medien, eine zügellose Hetze gegen die DDR. Sie konzentriert sich auf die Bürger der DDR, denen man in BRD-Botschaften widerrechtlich Aufenthalt gewährt oder die sich in der ungarischen Hauptstadt in der Erwartung aufhalten, eine illegale Ausreise zu erreichen. Diese Kampagne ist nicht allein darauf aus, die DDR und ihre Verbündeten zu diskriminieren, sondern stellt eine gezielte Kampfansage gegen den Sozialismus im Stile des Kalten Krieges dar. Dies erklärte der Sprecher des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der DDR, Botschafter Wolfgang Mayer, heute gegenüber ADN. Wie anders sei es zu verstehen, wenn offizielle Vertreter der BRD Bürger aus der DDR, die ihre Heimat zu verlassen trachten, unter haltlosen Versprechungen schon vorab willkommen heißen, die Medien ihnen dafür als Sprachrohr dienen, selbst Anleitung zum illegalen Verlassen der DDR geben und über zum Teil von ihnen organisierte Grenzdurchbrüche eine genüssliche Frontberichterstattung zelebrieren. Von den Notstandsübungen für die Aufnahme angeblich Zehntausender von Flüchtlingen ganz zu schweigen, erklärte Botschafter Mayer weiter. Es bleibt seitens der offiziellen BRD-Institutionen und Persönlichkeiten nicht bei Versprechungen. Ihr Tun wird mit den sattsam bekannten Anmaßungen von der Obhutspflicht für alle Deutschen verbrämt, die gegen die Prinzipien des internationalen Rechts, gegen die zwischen den beiden deutschen Staaten geschlossenen Verträge und gegen die Prinzipien der KSZE verstößt. Diese Einmischung auf der Grundlage einer aus der Vergangenheit unrühmlich in Erinnerung gebliebenen großdeutschen Ideologie ist wiederholt und aufs Schärfste zurückgewiesen worden. Wiederholt ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass sowohl die Bonner Einmischungsversuche in souveräne Rechte der DDR als auch die Versuche, andere Staaten zu erpressen, zu ernsten Konsequenzen führen können. Die DDR hat gegenüber den DDR-Bürgern, die einen illegalen Grenzübertritt via Ungarische Volksrepublik beabsichtigten, um die BRD zu erreichen, verbindlich zugesagt, dass sie nach Verlassen der diplomatischen Vertretungen bzw. nach Rückkehr in die DDR keinerlei Strafverfolgung unterliegen. Die DDR hat außerdem zugesichert, das sei unterstrichen, dass diese Bürger grundsätzlich in ihren Beruf und an ihre Arbeitsstelle zurückkehren können. Im Übrigen, betonte abschließend der Sprecher, sind alle Versuche bestimmter Kreise mit ihrer Kampagne um ausreisewillige Bürger der DDR, die Beziehungen zwischen der DDR und der Ungarischen Volksrepublik zu stören, auf Sand gebaut. Soweit Ausschnitte aus den Ostberliner Fernsehnachrichten von heute Abend. Trotz aller deutlichen Worte der DDR-Regierung, der Unmut in der DDR hat heute einen weiteren Höhepunkt erreicht. In Leipzig, dort ist zurzeit Messe und wir werden noch darüber berichten, in Leipzig also kam es heute Abend zu einer Demonstration, die sich erneut gegen Bevormundung und Reisebeschränkungen richtete. Direkter Schauplatz war das Leipziger Stadtzentrum und ein Gotteshaus spielte ebenfalls eine Rolle. Aus Leipzig, Wolfgang Hauptmann. In der Nikolaikirche waren mehr als 1000 zusammengekommen. Aber draußen auf dem Kirchplatz demonstrierten nur halb so viele für ihre Ausreise und gegen das Regime. Uniformierte Polizei hatte die Zugänge abgeriegelt und viele Stasi-Trupps in Zivil waren Teil der Menge. Aber eingeschüchtert waren die Ausreiser nicht und sie sagten lautstark, was sie wollten. Wir wollen raus! Wir wollen raus! Wir wollen raus! Wir wollen raus! Er ist schon zu einer Tradition geworden, der Leipziger Fürbitte-Gottesdienst jeden Montagnachmittag in der ehrwürdigen Kirche. Und wer die Ausbürgerung betreibt, nutzt ihn als Treffpunkt. Hinterher wird oft versucht, dem ohnmächtigen Zorn auf die DDR-Behörden in einer Demonstration Luft zu machen. Manchmal gehen die Gruppen spazieren und die Polizei stellt nur ihre Personalien fest. Dann wieder ist die Stimmung gereizt, dann kabbelt man sich mit der Polizei, die zum Knüppel greift und die Stasi schleppt Wortführer ab zum Verhör. Wenn Mikrofone und Kameras dabei sind, hält sich die Obrigkeit zurück, so auch heute. Mehr als eine Hundertschaft Polizei stand an den Zugängen als Sperrkette oder in Zugformation und nicht weit weg entfernt vom Pressezentrum standen Lastwagen nebst Verstärkung, falls die Demonstranten versucht hätten, zum Markt durchzubrechen. Sie taten es nicht, sie schrien stattdessen. Transparente wurden entrollt, beklatscht und so lange in der Luft geschwenkt, bis die Greifer der Staatssicherheit die Losungen in ihre Gewalt gebracht hatten. Sie hießen Reisefreiheit statt Massenflucht, für ein offenes Land mit freien Menschen und Demokratie. Aus der Menge drangen immer wieder Rufe an das Ohr der Korrespondenten. Ich möchte jetzt endlich zu meinem Mann in die Bundesrepublik. Aber ich sitze mit meiner Tochter hier. Lass die Frau vor. Lass die Frau vor. Selbstbestimmung. Mein Mann, der ist in der Bundesrepublik schon 2 Jahre. Ich sitze mit meiner Tochter hier ganz alleine. Mit rhythmischem Klatschen wurden Forderungen unterstrichen nach einer neuen Regierung, nach dem Abriss der Mauer und einem Ende aller Repressalien gegen Menschen, die ihren Staat verlassen wollen. Ein paar Jugendliche riefen als Gegenprotest: Wir bleiben hier. Sie wurden ausgepfiffen, doch niemand schlug zu und Augenzeugen berichteten nur von einer Festnahme durch die Behörden. 200 Meter entfernt, auf der Grimmaischen Straße, gab Drehorgel Rolf, ein weithin bekanntes Original, Proben seiner halbkabarettistischen Kunst. Er hatte an diesem frühen Abend viel Publikum. Wer zwischen ihm und der Kirche stand, sah und hörte ein verwirrendes Bild. Normalität und Demonstration nebeneinander. Freiheit! Freiheit! Freiheit! Freiheit! Freiheit! Freiheit! Die Polizisten am Rande der Menge blieben gelassen. Auch sie freilich atmeten auf, als sich die anfängliche Spannung, in der rund um die Nikolaikirche alles möglich schien, gelöst hatte. Nach 1,5 Stunden bröckelte die Menge allmählich ab. Bis nur 200 bis 300 Menschen übrig waren, sie zogen in Richtung Bahnhof ab, von der Polizei umringt. Noch einmal, auf dem Bahnhofsvorplatz skandierten sie ihren Wunsch nach Ausreise, dann war der Protest für heute zu Ende. Aus Leipzig, Wolfgang Hauptmann. Der DDR-Presseattaché in Budapest ein Interview, und zwar dem deutschsprachigen ungarischen Sender Radio Danubius. Eine Tageszusammenfassung aus Budapest von Gábor Kiszely. Die DDR-Führung hat eine neue Offensive gestartet, um die Ausreise der sich in Ungarn aufhaltenden Flüchtlinge zu verhindern. Der deutschsprachige Sender des ungarischen Rundfunks Radio Danubius strahlte heute Abend um 20 Uhr ein Interview mit dem Presseattaché der DDR-Botschaft in Budapest mit Wolfgang Küstner aus. Darin verlas der Diplomat eine regelrechte Erklärung, in der es heißt, der sogenannte widerrechtliche Aufenthalt von DDR-Bürgern in diplomatischen Vertretungen der Bundesrepublik bzw. an anderen Orten außerhalb der DDR nicht geeignet sei, um die Genehmigung zur ständigen Ausreise, so nennen sie die Übersiedlung im SED-Jargon, zu erreichen. Die Tatsache, dass die Ostberliner Führung in den vergangenen Tagen den Druck auf die ungarische Regierung verstärkt hat, ist allein schon durch das plötzliche Zögern der Ungarn in Bezug auf den Beginn der Ausreiseaktion deutlich geworden. Dies bezeugt auch das Interview von Innenminister István Horváth im Stern, wo es auf einmal heißt, mit der Abwicklung der Übersiedlung müsse möglicherweise noch wochenlang gewartet werden. Auch die Leiter des Malteserdienstes bzw. der Vertreter des Bonner Auswärtigen Amtes in Budapest betonten heute wiederholt, dass eine Entscheidung der ungarischen Regierung noch nicht vorliege. Des Weiteren ist es bei einer Pressekonferenz der Malteser heute Nachmittag auch angedeutet worden, dass auf höchster Regierungsebene einiges im Gange sei, worauf man keinen Einfluss habe. Gábor Kiszely war das. Eigentlich kann man über diesen Vorgang wohl nur den Kopf schütteln, aber aus der nordrhein-westfälischen Stadt Castrop-Rauxel wird am späten Abend allen Ernstes gemeldet, es gebe Aufruhr unter den Häftlingen der dortigen Justizanstalt, Justizvollzuganstalt, weil DDR-Umsiedler dorthin in diese Anstalt verlegt werden sollen. Immer auch unter dem Eindruck der Witterungsverhältnisse, die ganz klare Entscheidung treffen, dass wenn die Flüchtlinge zu uns kommen, sie in feste Quartiere kommen. Das war natürlich der Staatssekretär Waffenschmidt, da ist uns was durcheinander gekommen. Es sollte jetzt eigentlich darum gehen, Staatssekretär Waffenschmidt sollte erzählen, weshalb er das Zeltlager in feste Unterkünfte überführen wollte. Und unser Kollege Klaus Peters, er ist in Passau vor Ort, er fragte den Passauer Oberbürgermeister Hösel, und der Passauer Oberbürgermeister Hösel erzählte ihm dann: Wir haben uns ja vor Ort informiert und aufgrund der Witterungsverhältnisse konnte man einfach feststellen, dass das nicht zumutbar ist. Und ich habe deshalb dem Staatssekretär ein Angebot gemacht, beziehungsweise auch schon dem Bundesminister durch Telex, unsere Passauer Nibelungenhalle für unsere Landsleute aus der DDR zur Verfügung zu stellen. Wir können dort 600 Personen unterbringen, und wenn man Stockbetten macht, können das vielleicht einige hunderte mehr sein. Auch die Universität hat sich bereit erklärt, die 200 Meter daneben liegt, ebenfalls für 300 Personen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Wir haben weiterhin angeboten, unsere Dreifachturnhalle mit 300 Personen und der Landkreis Passau hat seine Landwirtschaftsschule in unserer Stadt ebenfalls zur Verfügung gestellt. Herr Oberbürgermeister, es werden also die beiden Zeltstädte zumindest in Ihrem Bereich nicht belegt. zunächst nicht. Ich nehme das an. Ich kenne natürlich nicht die Entscheidung im Detail des Bundesinnenministeriums, aber ich nehme an, dass man jetzt aufgrund der Verhältnisse natürlich in die Räumlichkeiten geht, die also festbauen sind, wo man auch entsprechende Einrichtungen hat, wo man heizen kann und so weiter. Das meine ich. Vielleicht wird man sich, ich würde das wünschen, als Reserve zu behalten. Wir wissen ja nicht, wie viel das von Ungarn zu uns kommen. Ja, Klaus Peters war das aus Passau. Ich bitte nochmal mein Versehen zu entschuldigen. Nun aber zu dem Bericht von Dieter Widera. Wie gesagt, es geht um die Einweisung, die geplante Einweisung von DDR-Übersiedlern in die Haftanstalt von Castrop-Rauxel. Dort soll wohl der offene Vollzug zwar praktiziert werden, aber trotzdem scheint mir der Umstand doch bemerkenswert zu sein. Ja. Mit rund 40 vorübergehenden Festnahmen, in der DDR-Zuführung genannt, verhinderten die Sicherheitskräfte einen geplanten Protest von Bürgerrechtlern, die mit Trillerpfeifen an die Kommunalwahlen vom 7. Mai erinnern wollten, deren Ergebnis in der Bevölkerung weithin als gefälscht empfunden wurde. Aber die Unruhe auf dem Platz, der für westliche Korrespondenten gesperrt war, hielt länger als eine Stunde an. Und das war vielleicht das eigentlich Wichtige in dieser Stunde. Die Bevölkerung duckt sich nicht mehr so wie früher. Immer mehr Bürger sagen zunächst einmal offen, was sie von gewaltsamem Vorgehen oder Behördenwillkür halten. Es ist kein Zufall, dass schon Stunden vor dem geplanten Protest mit Trillerpfeifen Abschriften eines offenen Briefes in Ostberlin kursierten, der mit 70 Unterschriften an das Zentralkomitee der SED gerichtet wurde. Auch Pfarrer und enttäuschte Marxisten unterzeichneten den Appell der Bürgerrechtler, die einen Monat vor den großen Feiern zum 40-jährigen Bestehen der DDR ein deutliches Zeichen des Staates forderten, mehr Demokratie und eine Umgestaltung der Gesellschaft zuzulassen. Wie schon oft vorher wird in diesem Brief erneut ein Dialog zwischen Obrigkeit und Volk angemahnt. Mehr Gerechtigkeit, heißt der rote Faden, der bei der nächste Woche nach Eisenach einberufenen Synode der evangelischen Kirchen in der DDR zweifellos fortgesponnen wird. Ungeachtet der derzeit politisch belasteten Beziehungen gehen nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im kulturellen Bereich Zusammenarbeit und Austausch zwischen den beiden deutschen Staaten weiter. Veröffentlicht wird, warnte Gorbatschow vor der Ausweitung weiterer Nationalitätenkonflikte und Streiks sowie den schwerwiegenden ökonomischen Folgen. Dies sei nicht der Weg, die Probleme zu lösen, sondern führe zu gefährlichen Konsequenzen für die gesamte sowjetische Gesellschaft. Perestroika und Verantwortungslosigkeit seien unvereinbar, sozusagen Antipoden. Probleme müsse man gemeinsam lösen. Scharfe Kritik übte der zwar braun gebrannte, aber dennoch angespannt wirkende Generalsekretär sowohl an denen, die für die Disziplinlosigkeit verantwortlich sind, als auch an den konservativen Kräften im Lande und bezeichnete seine Politik als unumkehrbar. So gäbe es Versuche, die Perestroika als antisozialistisch zu diskreditieren. Dogmatismus und Konservatismus müssten überwunden werden. Eine Rückkehr zum alten Kommandosystem, schloss Gorbatschow aus, dies führe zum Chaos. Die Hinwendung zum kapitalistischen System, wie in letzter Zeit von verschiedenster Seite öfter empfohlen, aber könne auch nicht das Ziel einer sozialistischen Gesellschaft sein, meinte der Generalsekretär. Nur die Perestroika eröffne einen realistischen Weg zum demokratischen Sozialismus. Besonders stellte Gorbatschow die Rolle der Kommunistischen Partei, deren Hinterherhinken er in letzter Zeit öfter kritisiert hatte, heraus. Die Partei werde in der Lage sein, ihre führende Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Im letzten Teil seiner Rede warf Gorbatschow dann einen Ausblick auf die politische Arbeit des Obersten Sowjet in seiner Herbstsitzung. Die Verabschiedung zahlreicher Gesetzesvorhaben zur Verbesserung der ökonomischen Situation, besonders auf dem Konsumgütersektor, stehe an. Dringend sei besonders die Verabschiedung neuer Gesetzesvorhaben wie eine Regelung zur Frage des Privateigentums, der Staatsbetriebe und Kooperativen mit dem Ziel, die wirtschaftliche Selbstständigkeit zu fördern. Die Selbstkostenrechnung auf regionaler Ebene bezeichnete er als wichtigen Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit für die Republiken. Eine grundsätzliche Entscheidung zur Umwandlung der Sowjetischen Föderation müsse getroffen werden. Dies werde Gegenstand des anstehenden ZK-Plenums sein. Gerade in der jetzigen schweren Zeit gehe es darum, die progressiven Kräfte zu sammeln, sagte das Staatsoberhaupt. Währenddessen wurde gestern Abend auf einer Kundgebung in Baku, an der mehrere hunderttausend Menschen teilnahmen, beschlossen, den Streik in der Aserbaidschanischen Republik fortzusetzen. In 90% aller Betrieben ruht dort jetzt seit einer Woche die Arbeit. Ein Teilerfolg der Volksfront, die zu dem Streik aufgerufen hat, zeichnete sich allerdings am späten Nachmittag ab. So hat der Oberste Sowjet von Aserbaidschan angekündigt, sich nächste Woche mit den Forderungen der Volksfront nach mehr Unabhängigkeit und Lösung der Krise um Nagorno-Karabach zu beschäftigen. In Budapest wird also jetzt grünes Licht für die Ausreise von DDR-Bürgern in Richtung Westen erwartet. Hören Sie unseren Mitarbeiter Gabor Kiseli. In Kürze ist es soweit, heißt es unter den rund 6.500 Flüchtlingen, die in Ungarn nunmehr in Bereitschaft stehen. In der allgemeinen Aufbruchsstimmung ist man nun wieder gesprächiger geworden. Die Zurückhaltung weicht der Freude. Und es kommen bei der zentralen Erfassungsstelle des Malteser Caritasdienstes immer wieder neue Ausreisewillige an. In den vergangenen 24 Stunden sind über 200 Neuanmeldungen registriert worden. Darunter befinden sich zahlreiche direkt aus der DDR angereiste Personen. Angesichts dieser Tatsache drängt sich immer mehr die Frage auf, was wohl mit jenen Menschen aus dem anderen Teil Deutschlands geschehen wird, die nach der Durchführung der jetzigen Aktion in der zweiten Hälfte der nächsten Woche in Ungarn mit Ausreiseabsichten eintreffen werden. Die vom ungarischen Fernsehen heute Abend nach 19 Uhr auszustrahlende Erklärung von Außenminister Gyula Horn wird diesbezüglich auch eine Stellungnahme der Regierung enthalten. In politischen Kreisen wird auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass in dieser Hinsicht auch Gespräche zwischen Budapest und Ostberlin stattgefunden hätten. Auf jeden Fall gilt als sicher, dass für die Anerkennung des Flüchtlingsstatus demnächst die politische Verfolgung in der Heimat einwandfrei nachgewiesen werden muss. Eine entsprechende Regelung wird von der ungarischen Regierung bald bekannt gegeben. Was die bevorstehende Ausreise angeht, so kann davon ausgegangen werden, dass die Flüchtlinge Ungarn mit Sicherheit nicht mit den ihnen vom bundesdeutschen Konsulat ausgestellten Pässen verlassen. Als die wahrscheinlichste Lösung gilt die ihnen allen von der Budapester Regierung generell gewährte Ausreise, bei deren Durchführung auch internationale Organisationen behilflich sein werden. Dabei, so wird es in Budapest immer wieder betont, handele es sich um eine einmalige Aktion, deren Einzelheiten beim Treffen des Malteser Caritasdienstes und der Verbände des Roten Kreuzes mit Regierungsvertretern in den Nachmittagsstunden festgelegt worden sind. Es wird damit gerechnet, dass zur Durchführung insgesamt 48 Stunden notwendig sein werden, wobei die Aktion etappenweise, jedoch kontinuierlich in einem Zug abgewickelt werden soll. Der gestern in Ost-Berlin in sein Amt eingeführte neue Bischof von Berlin hat sich heute im Westen seines Bistums vorgestellt. Der frühere Generalvikar von Erfurt hat dabei die Vermutung nicht widerlegt, dass er sein Amt politischer verstehen könnte als sein Vorgänger Meißner. Zu Thomas Klein. Der Streit um die Anerkennung der polnischen Grenzen war heute vorherrschendes Thema beim Tag der Heimat in Berlin. Der Bund der Vertriebenen bleibt bei seiner Haltung, die Frage der polnischen Grenzen sei weiterhin offen. Unterstützt wurden in ihren Forderungen die Vertriebenen von Altbundespräsident Karl Carstens. Diejenigen täuschten sich, so Carstens, die die deutsche Frage für erledigt hielten, Karl Carstens. Der Deutschlandvertrag von 1952, in dem ausdrücklich gesagt wird, dass die endgültige Festlegung der Grenzen Deutschlands bis zu einer friedensvertraglichen Regelung für ganz Deutschland aufgeschoben werden muss. Und schließlich, daran möchte ich doch auch erinnern, hat der Deutsche Bundestag 1972 bei der Verabschiedung der Ostverträge einstimmig eine Erklärung verabschiedet, wonach die Ostverträge keine Rechtsgrundlage für die jetzt bestehenden Grenzen schaffen. Ich meine, dass diejenigen, die an diese Sachverhalte von damals erinnern, sich nicht den Vorwurf zuziehen müssen, dass sie Revanchisten seien. Der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Herbert Schaja, fordert, die Deutschen im Osten nicht im Stich zu lassen. Die Diskussion um die polnischen Grenzen sei nicht zu Ende. Pfiffe und Buhrufe beim Tag der Heimat beim Auftritt des Berliner regierenden Bürgermeisters Walter Momper. Momper warnte vor einem erneuten Streit um die polnischen Grenzen. Lassen Sie uns nicht an den Grenzen rühren. Lassen Sie uns mitwirken am Prozess der Abrüstung und der Vertrauensbildung. Lassen Sie uns mitwirken an der Schaffung einer gesamteuropäischen Friedensordnung. Und dann sage ich Ihnen, wenn es einmal ein einiges Europa und ein friedliches Europa gibt, dann verlieren die Grenzen ihre Bedeutung. Dann verlieren vor allen Dingen, und das muss auch so sein, die Grenzen ihren trennenden Charakter. dann werden sie wirklich zu geschichtlichen Relikten. Wir wollen, dass die Menschen zueinander kommen, egal wo sie leben. Der Vorsitzende der Berliner CDU, Eberhard Diepgen, bezeichnete die Aus- und Übersiedler als eine Chance für die Bundesrepublik. In das Europa der Zukunft, so der Berliner Oppositionsführer, gehöre Deutschland als Ganzes. Die von Premier Mazowiecki vorgeschlagene Kabinettsliste hat nun auch parlamentarische Unterstützung gefunden. Mit wenigen Ausnahmen konnten sich die Kandidaten in den Diskussionen der Fachausschüsse durchsetzen. Die Wahl des neuen Kabinetts ist für kommenden Dienstag vorgesehen. Mazowieckis Regierung wird bemüht sein, das Land auf marktwirtschaftlichen Kurs zu bringen. So erklärte der künftige Industrieminister Tadeusz Syrilczyk, weite Bereiche von Industrie, Handel und Dienstleistung müssten privatisiert werden. Die Ministerien sollten aufhören, die Rolle einer Wirtschaftspolizei zu spielen. Entbürokratisierung stehe auf der Tagesordnung. Leszek Balcerowicz, der das Finanzministerium übernehmen wird, plädierte für eine Öffnung der polnischen Wirtschaft gegenüber ausländischen Investoren. Primäre Aufgabe seines Ressorts, sagte er, werde der Kampf gegen die Inflation sein. Balcerowicz betonte außerdem, Polen müsse nun endlich damit beginnen, auch seine Schulden bei den westlichen Privatbanken zurückzuzahlen. Marcin Święczycki, der als PVAP-Funktionär für das Außenhandelsministerium vorgesehen ist, bejahte die Frage, ob eine Übernahme polnischer Firmen durch westdeutsche Unternehmen möglich sei. Denkbar, so hieß es in den Ausschussberatungen, sei zum Beispiel ein Verkauf des Stahlwerks von Nowa Huta an die Krupp AG in Essen. Eine schwierige Aufgabe dürfte der künftige Arbeits- und Sozialminister Jacek Kuron übernehmen. Denn Marktwirtschaft in Polen, das bedeutet mit Sicherheit auch Schließung unrentabler Betriebe, Entlassungen, Umsetzungen, weitreichender Bedarf an Umschulung und Weiterbildung, materielle Absicherung der Ärmsten. Der alte und neue Verteidigungsminister Florian Siewicki erklärte, auch das polnische Militär müsse sich den neuen Gegebenheiten in Europa anpassen. Die polnischen Soldaten hätten in Zukunft ausschließlich Verteidigungsaufgaben zu erfüllen. Siewicki kündigte für 1990 eine Reduzierung des Militärhaushalts um 8-10% an. In der Befragung von Czesław Kiszczak, der wiederum Innenminister werden soll, ging es nicht zuletzt um das Problem der Minderheiten in Polen, auch der Deutschstämmigen in Schlesien. Kiszczak sagte, die Zulassung eines deutschen Kulturvereins zum Beispiel sei Sache unabhängiger Gerichte, nicht Angelegenheit des Innenministeriums. Er persönlich befürworte eine solche Legalisierung. Offen ist bislang die Besetzung des Landwirtschaftsministeriums und eines Ressorts für soziale und bildungspolitische Aufgaben in den bäuerlichen Regionen. Beide Kandidaten scheiterten in den parlamentarischen Beratungen. Ganz offensichtlich ist dies Ergebnis der Auseinandersetzungen zwischen der Vereinigten Volkspartei ZSL und der unabhängigen Bauernvereinigung Landsolidarität. Es gibt keine Annäherung, aber doch Bewegung. So der französische Finanzminister in seinem Resümee der zweitägigen Begegnung der EG-Finanzminister an der Côte d'Azur. Kernproblem der Sicherheit in Europa war und ist die Überlegenheit der konventionellen Streitkräfte des Warschauer Pakts über die der NATO. Nach jahrzehntelanger Weigerung, seine Überlegenheit zuzugeben, ist der Warschauer Pakt nun bereit, bei der Verringerung von Truppen und Kriegsmaterial Ungleichgewichte zu beseitigen. Beide Seiten sind sich darüber einig, dass ein militärisches Gleichgewicht auf niedrigerem Niveau herbeigeführt werden soll, bei dem die Streitkräfte nur noch der Verteidigung dienen können und unfähig sind zu einem Überraschungsangriff oder zu sonstigen offensiven Operationen. Die Invasionsfähigkeit beider Seiten soll abgeschafft werden. Hauptträger der Invasionsfähigkeit sind die Landstreitkräfte. Nur mit ihnen kann man ein Land besetzen. Und ihre kampfentscheidenden Kriegsgeräte sind Panzer, Infanterie, Kampffahrzeuge und Artillerie. Auf die Vereinbarung von Obergrenzen für dieses Gerät haben sich die Wiener Verhandlungen zunächst konzentriert und eine Einigung scheint auf gutem Wege zu sein. Der nächste Gegenstand der Verständigung müssten Flugzeuge und Kampfhubschrauber sein. In allen Kategorien sollen die Obergrenzen unterhalb des Besitzstandes des schwächeren Partners liegen. Was bewegt den Ostblock, insbesondere die Sowjetunion, zu einer solchen Verständigungsbereitschaft? Der amerikanische Staatssekretär für Verteidigung, Wofowitz, der das bisher zustande gekommene Maß der Einigung als außerordentlich bezeichnet, sieht den sowjetischen Beweggrund darin, dass die sowjetische Wirtschaft die überhöhten Militärausgaben nicht mehr tragen kann. Gorbatschows Reformbestrebungen werden nur Erfolg haben, wenn es der sowjetischen Bevölkerung besser geht. Eine Verbesserung des Lebensstandards scheint wiederum nur möglich zu werden, wenn die Militärausgaben gesenkt werden. Die Frage nach den sowjetischen Motiven für eine Reduzierung der konventionellen Streitkräfte muss aber sicher auch Moskaus Haltung zu den Atomwaffen einbeziehen. Gorbatschow hat als sein Fernziel die weltweite Abschaffung der Atomwaffen proklamiert und betrachtet ein Europa ohne Atomwaffen als das zunächst vorrangige Ziel. Man würde Gorbatschow wohl zu idealistisch betrachten, wenn man vermutete, er lasse sich allein von der Vorstellung bewegen, Atomwaffen müssten abgeschafft werden, weil sie eine Gefahr für die Existenz der Menschheit bedeuteten. Nach sowjetischem Verständnis ist die auf Europa bezogene atomare Abschreckung die Geschäftsgrundlage der NATO. Die NATO ist in sowjetischer Sicht unverändert ein negativer Faktor, dessen Beseitigung langfristig anzustreben ist. Bemerkenswerterweise gehört es zu der unter Gorbatschow aufbrechenden Kritik an Stalin, ihm vorzuwerfen, er habe durch seine Westpolitik die Verbündeten der Kriegskoalition gegen Hitler unnötig brüskiert und dadurch zu einem antisowjetischen Zusammenschluss provoziert, der bis heute die sowjetische Politik belaste. Gemeint ist die NATO. Nach einer Einigung über die herkömmlichen Streitkräfte ist mit Sicherheit ein sowjetischer Vorstoß zur Abschaffung von Atomwaffen geringerer Reichweite in Europa zu erwarten. Der Osten wird daran erinnern, dass die amerikanischen Atomwaffen kürzerer Reichweite 1957 in Europa stationiert wurden, um einen Abschreckungsausgleich angesichts der konventionellen Überlegenheit des Ostblocks zu schaffen. Heute betont die NATO, substrategische Atomstreitkräfte, das heißt solche geringerer Reichweite, seien nicht dazu bestimmt, konventionelle Ungleichgewichte auszugleichen und sie seien auch nicht in erster Linie ein Gegengewicht zu ähnlichen Systemen des Warschauer Pakts. Wenn die Verwirklichung eines Abkommens über die konventionellen Streitkräfte beginnt, hat sich die NATO zu Verhandlungen über die teilweise Reduzierung amerikanischer und sowjetischer Atomwaffen kürzerer Reichweite bereit erklärt. Sie werden von einer psychologischen Offensive der Sowjetunion zugunsten einer weiteren Nulllösung begleitet sein, die sich besonders an die Öffentlichkeit der Bundesrepublik richten wird, da Moskau offenbar davon überzeugt ist, dass sich eine sicherheitspolitische Tendenz durchsetzt, wenn sie in der Bundesrepublik akzeptiert wird, und nicht durchsetzt, wenn sie dort nicht akzeptiert wird. Die NATO wird dem mit dem Argument ihres Brüsseler Schlussdokuments vom Mai 1989 gegenüberzutreten haben, Atomwaffen, auch solche geringerer Reichweite, sollten sicherstellen, dass nie eine Lage entsteht, in der ein potenzieller Angreifer die Möglichkeit einer atomaren Vergeltung als Reaktion auf sein militärisches Vorgehen unberücksichtigt lassen könnte. Der sowjetische Politiker Jelzin, der für radikale Reformen in seinem Land eintritt, besucht eine Woche lang die USA. Jelzin hofft auch Präsident Bush und Außenminister Baker zu treffen. Rote Rosen und Presserummel für den radikalen Reformpolitiker Boris Jelzin am Kennedy-Flughafen in New York. Er will sich auf seiner ersten USA-Reise mit amerikanischen Wirtschaftspolitikern und Geschäftsleuten treffen, Vorträge in Universitäten halten und in Washington über die Arbeit des Kongresses informieren. In den USA können Sie auf lange parlamentarische Erfahrung zurückblicken. Wir haben in dieser Beziehung sozusagen gerade erst die Eierschalen abgeworfen, ließ Boris Jelzin durch seinen Übersetzer den amerikanischen Journalisten mitteilen. Wir versuchen, aus dem obersten Sowjet ein permanentes Parlament zu machen, sagte Jelzin, selber Mitglied dieses Gremiums sowie des Zentralkomitees. Er fügte hinzu, wir könnten von den USA auch lernen, wie man arbeitet und lebt. Jelzin, der seine Ausreisegenehmigung erst am Vorabend erhalten hatte, ist von privaten Organisationen und akademischen Einrichtungen in die USA eingeladen worden. Ob er auch mit Präsident Bush zusammentreffen kann, steht noch nicht fest. Seine Honorare aus Vorträgen und andere Einkünfte während der USA-Reise will Jelzin AIDS-Hilfeprojekten in der Sowjetunion zur Verfügung stellen. Auf die Kontroverse zwischen Kohl und Geißler gehen auch die westfälischen Nachrichten aus Münster ein. Dem Vorsitzenden geht es offensichtlich darum, Geißler allein die Verantwortung für das Auseinanderleben zuzuschieben. Die CDU beginnt heute einen ihrer schwersten Parteitage, denn sie muss den Personalstreit in ein reinigendes Gewitter umkanalisieren. Sie muss den Delegierten Zuversicht vermitteln und ihr Ansehen nach draußen verbessern. Und sie muss erreichen, dass dieser Parteitag mehr an Programmatik ausstrahlt als die bloße Feststellung, es komme auf den Kanzler an und hier fehle zu Kohl die Alternative. Das war die Einschätzung der Westfälischen Nachrichten. Die in Oldenburg erscheinende Nordwestzeitung gibt zu bedenken. Der Parteitag wird zeigen, ob die jüngste Putschpleite mehr hinterlassen hat als noch mehr Misstrauen unter sogenannten Freunden. Wer den Willen der Parteimehrheit tatsächlich erkannt und wer ihn verkannt hat, wird sich bei den Wahlen zum CDU-Präsidium herausstellen. Noch ist nicht ausgemacht, dass Geißler die erforderlichen Stimmen erhält, um Stellvertreter Kohls zu werden. Sollte ihm dies jedoch gelingen, werden der CDU-Vorsitzende und sein neuer Generalsekretär Rühe noch viele schlaflose Nächte haben. Ein stellvertretender CDU-Vorsitzender Geißler wird ständig den Dolch im Gewande tragen. Mutmaß die Nordwestzeitung. Zu der jüngsten Rede des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow im Fernsehen schreibt der in Konstanz herausgegebene Südkurier. Allein ein vierwöchiger Urlaub Gorbatschows genügt, um deutlich zu machen, in welchem Maße Perestroika und die gesamten Umwälzungen in Osteuropa von einer einzigen Person abhängen. Die größten Gefahren für ihn kommen ausgerechnet von der Seite, die ihm am meisten zu verdanken hat, von den bislang Unterdrückten und Geknebelten, die die neu gewonnene Freiheit nutzen und aufs Spiel setzen. Gorbatschow weiß um die Gefahren für seinen Kurs und hat mit seiner Rede die Flucht nach vorn angetreten. Nicht nur er hofft auf Erfolg. Schon schickt Washington Signale, die Besorgnis um ein mögliches Gelingen und Furcht vor Rückschlägen ausdrücken, betont der Südkurier. Der Kölner Stadtanzeiger räumt ein. Dass in der Sowjetunion dank der neuen Freiheiten der Perestroika auch über eine Ablösung Gorbatschows debattiert wird, ist nicht neu. Wenn nun aber der Staats- und Parteichef selbst von Spekulationen über die drohende Möglichkeit eines Staatsstreichs spricht, dann lässt das die Brisanz der Situation erkennen. Die neue Osnabrücker Zeitung bemerkt: Der Präsident und Parteichef warb bei seiner Abrechnung mit den Widersachern für eine Position der Mitte. Eine über 70-jährige Fehlentwicklung lässt sich weder mit den alten Methoden noch im Hauruck-Verfahren korrigieren. Gute Argumente sprechen für das behutsame Vorgehen des Kreml-Chefs. Aber es zeigt sich immer stärker, dass die Partei Gorbatschow im Wege steht. Auch nach einer gewissen Liberalisierung ist die KPdSU noch lange nicht qualifiziert, die Sowjetunion in eine bessere Zukunft zu führen. Eine Vorverlegung des Parteitages wird Gorbatschow nicht aus der Klemme helfen, vermutet die neue Osnabrücker Zeitung. Das war die Presseschau. Deutschlandfunk, Informationen am Morgen, mit Berichten, Interviews und Musik, Redakteur Mikrofon Martin Zagatta. Und er äußert Gedanken, die man dort von einem sowjetischen Politiker von Rang bisher nicht gehört hatte, etwa, dass die Sowjets von den Amerikanern viel lernen könnten. Aus Washington, Bernd Hilder. Boris Jelzin, der Moskauer Populist, wie ihn die New York Times nennt, oder der Abtrünnige aus dem Kreml, wie die Washington Times schreibt, ließ sich nicht lange bitten. Kaum auf dem John F. Kennedy-Flughafen angekommen, stürzte er sich mit sibirischer Kraft in das New Yorker Wochenendleben, hielt Lobreden auf Amerika und kritisierte seinen ehemaligen Verbündeten Gorbatschow. Der betreibe die Reformen in der Sowjetunion zu langsam und zu vorsichtig. Immer nur Kompromisse mit den Hardlinern im Kreml, das könne am Ende Gorbatschow selbst seine noch große Popularität in der Sowjetunion kosten. Wir Sowjets, so Jelzin in einem CBS-Interview, dürfen nicht mehr so dogmatisch sein. Jelzins Vorhersage, die Krise der Sowjetunion werde sich in jeglicher Hinsicht noch verschlimmern. Dennoch, einen Staatsstreich der Reformgegner im Kreml erwartet er nicht. Dafür sei Gorbatschows Position inzwischen zu stark. Eher schon kann sich Jelzin, der in den amerikanischen Medien als erster Führer einer von der Kommunistischen Partei unabhängigen Gruppierung im sowjetischen Parlament gefeiert wird, eine Revolution von unten gegen Gorbatschow vorstellen. Mit Entwicklungen wie in China rechnet er nicht. 6 Monate oder vielleicht ein Jahr noch habe Gorbatschow Zeit, die Dinge auf den richtigen Weg zu bringen. Nein, Total gescheitert sei der Kommunismus dennoch nicht, antwortete Jelzin auf begehrliche Reporterfragen. Es komme jetzt darauf an, in der Sowjetunion einen neuen Sozialismus zu entwickeln, der aus allen Systemen das Beste übernehme. Und davon entdeckte der redegewandte Radikalreformer eine ganze Menge in den USA, aus deren 200-jähriger Demokratiegeschichte die in die Krise geratene Sowjetunion von heute vieles übernehmen könne. Von Amerika können wir Sowjets lernen, wie wir arbeiten und lernen müssen und wie wir unser Leben genießen können, ließ sich Jelzin mit breitem Grinsen vernehmen. Er selbst hat schon eine Menge vom Kapitalismus gelernt. Knapp 2 Wochen lang reist er durch die USA, hält etwa 10 Reden und kassiert für jede 25.000 Dollar, die er allesamt einer sowjetischen AIDS-Stiftung schenken will. Alle meine Meinungen über den Kapitalismus haben sich in wenigen Stunden um 180 Grad gedreht, geriet Jelzin ins Schwärmen, der in den kommenden Tagen auch noch auf ein Zusammentreffen mit Präsident Bush hofft. Das Essen in einem chinesischen Restaurant in der New Yorker Fifth Avenue war 10-mal besser als das in einem Moskauer Kollektivrestaurant. Selbst den Obdachlosen in den USA gehe es doch recht gut. Ein koreanischer Obstladen war beeindruckend sauber und gut bestückt. Den Wolkenkratzer von New Yorks Multimilliardär Donald Trump, den Trump Tower, fand der Gast aus Moskau äußerst gelungen. Und nach einem Helikopterflug zur Freiheitsstatue erreichten die Schmeicheleien ihren Höhepunkt. Jelzin wörtlich: 3-mal sind wir um die Miss Liberty geflogen, jetzt fühle ich mich 3-mal freier. Am Mikrofon Gerhard Fleischle, guten Abend, meine Damen und Herren. Die Aktion Offene Grenzen hat Folgen, die abzusehen waren. Nicht nur das Verhältnis Ostberlins zu Budapest wird künftig anders sein. Die Reaktion heute Abend der DDR zur Massenausreise ihrer Bürger aus Ungarn deutet darauf hin, dass sich das Klima zwischen den beiden deutschen Staaten noch weiter verschlechtern wird. Unsere Themen am Abend kommen aus 3 Schwerpunkten. Zunächst die Ausreise, die ersten Ankömmlinge, die Lage an der bayerisch-österreichischen Grenze am Abend, schließlich Reaktionen aus Budapest, Ostberlin und Bonn. Dann zum CDU-Parteitag in Bremen, Fakten und Meinungen, schließlich die Fusion Daimler-MBB, Auflagenhinnahme in Stuttgart, Streitgespräch bei uns über einen umstrittenen Konzentrationsschritt. Gegen Ende unserer Sendung Wall Street-Ergebnisse und Pressezitate. Doch zunächst zum Thema dieses Tages. Die ersten Ankömmlinge aus Ungarn heute Morgen am Grenzübergang Suben-Passau. Wir waren sehr beeindruckt, also als wir hier angekommen sind, hier diese Herzlichkeit, ja, und die vielen freundlichen Menschen, ja, also hätten wir uns... Ganz toll. Übernächtigt und überglücklich trafen kurz nach 3 Uhr die ersten DDR-Flüchtlinge mit ihren Autos am deutsch-österreichischen Übergang Passau-Suben ein. Und die Blitzlichtgewitter der Fotografen, sie setzten ein und da gaben die Menschen dann Auskunft über die Ausreise, über die letzten Stunden in den ungarischen Flüchtlingslagern, aber auch über ihre Hoffnungen für den neuen Staat in der Bundesrepublik. Wir müssen erstmal dazu sagen, erstmal ein ganz, ganz großes Dank an das ganze ungarische Volk, an die Behörden, an die Regierung. Ja, um 10 sind wir im Balaton in Zanka losgefahren. Aufregend, alles neue Eindrücke. Wir sind unterwegs angehalten worden von bundesdeutschen Fahrern. Ja, uns wurde Glückwunsch ausgesprochen. Es ist ein hervorragender Eindruck. Wir sind geflüchtet über die Tschesen nach Ungarn. Und von da aus dann legal? Und von da aus sind wir illegal nach Budapest, dort in dem Lager 1 aufgenommen worden und weitergewiesen worden, weil die anderen beiden Lager folgten. Die Ungarn, wie die uns behandelt haben dort, ja, mit Abschiedsfest gemacht und uns betreut, also die Betreuung hervorragend, das ganze Lager. Man kann es nicht in Worte leiten. Das waren Stimmen aus einer Reportage von Oliver Bendixen. Passau ist auch erste Auffangstation für die Neubürger. Ich bin dort jetzt mit unserem Kollegen Bernd Kellermann verbunden, der uns über die Lage dort am Abend berichtet. Genau 1313 DDR-Flüchtlinge haben sich bis zum Abend in einem der Notaufnahmelager in Bayern im Raum Passau und Freilassing für eine Übernachtung gemeldet. Diese Zahl nannte am Abend ein Sprecher des Grenzschutzkommandos Süd in München. Der Sprecher schätzte, dass etwa 2/3 der DDR-Flüchtlinge die Erstaufnahmelager in Bayern zu einer ersten Rast nutzen. Das übrige Drittel fährt sofort weiter zu Bekannten oder Verwandten im Bundesgebiet. Ein Sprecher des Roten Kreuzes in Passau berichtete, dass die Zeltstadt im Stadtzentrum von Vilshofen mit 667 Personen heute Abend voll belegt ist. Aufnahmefähig sind noch die Zeltstadt in Tiefenbach, wo derzeit erst 59 Flüchtlinge sind, die Nibelungenhalle in Passau und 2 Turnhallen, sowie die Dreifachturnhalle in Vilshofen. Im Laufe der Nacht wird am Grenzübergang Suben bei Neuhaus im Landkreis Passau ein Konvoi mit rund 70 Omnibussen erwartet, die am späten Nachmittag in Ungarn losgefahren sind. Der Oberbürgermeister der Stadt Passau, Hans Hösel, will dem ersten Omnibus in Suben entgegenfahren und mit ihm nach Passau zurückreisen. Hier soll dann auf dem Platz vor der Nibelungenhalle ein Fest zum Empfang der Flüchtlinge stattfinden. Gegen Mitternacht wird in Passau auch ein Sonderzug der österreichischen Bundesbahn mit 15 Waggons erwartet, der rund 480 Flüchtlinge direkt von der ungarischen Grenze in die Notaufnahmelager Gießen und Münster bringen soll. Zurück nach Köln. Erleichterung in Budapest, die Lager sind vorerst geräumt, Entspannung nach schwierigen Wochen, so jedenfalls könnte man meinen. Doch da überraschte heute Abend die Meldung, dass in den letzten 24 Stunden rund 16.000 DDR-Bürger aus der Tschechoslowakei die Grenze nach Ungarn passiert hätten. Die meisten darunter mit der Absicht, in den Westen weiterzureisen. Die Frage, was davon zu halten ist und die nach der Lage in Budapest, geht jetzt an Gábor Kiseli. Ja, stündlich passieren immer noch etwa 100 ehemalige DDR-Bürger die ungarische Westgrenze. Ihre Zahl soll bereits die 10.000 überschritten haben. Mittlerweile stehen die Auffanglager schon leer, sie werden jedoch weiter in Bereitschaft gehalten, denn innerhalb kurzer Zeit sind rund 16.000 DDR-Bürger aus Bulgarien und aus der Tschechoslowakei in Ungarn eingetroffen. Während es sich bei den Neuankömmlingen aus Bulgarien um Urlauber handelt, die sich eigentlich auf der Rückkehr in die Heimat zur Ausreise in den Westen entschlossen haben, erregt die massenhafte Ankunft aus der Tschechoslowakei Aufmerksamkeit, zumal die Annahme naheliegt, dass die Betroffenen, die zum größten Teil keine Ausreisegenehmigung nach Ungarn besitzen, unter stillschweigender Duldung der slowakischen Behörden die Grenze überschreiten können. Auf die Frage, wie lange wohl die Westgrenze offen bleibt, antwortete heute Abend der Staatssekretär im Innenministerium Jenő Földessy, dass Provisorium sowohl einige Tage als auch eine längere Zeit bedeuten könnte. Dabei bildet gerade dieses Provisorium einen wesentlichen Anhaltspunkt zur Fortgestaltung der Beziehungen zwischen Ostberlin und Budapest. Die Frage ist nämlich, ob die DDR, die Ungarn vor 10 Tagen wieder einmal in der Hoffnung unter Druck gesetzt hat, Budapest zur Einhaltung des im Geiste des proletarischen Internationalismus entstandenen Abkommens von 1969 zwingen zu können, ihre Bereitschaft erklärt, der Aushandlung eines neuen Abkommens über den Reiseverkehr zuzustimmen. Es steht dabei, dass sich der Trumpf im Moment bei den Ungarn befindet. Es rechnet freilich niemand in Budapest ernsthaft mit dem Einlenken der DDR-Führung, die in ihrer schäumenden Wut nun auch die ordinärsten Verleumdungsparolen aus der ideologischen Mottenkiste herausgezerrt hat. Ungarns kommunistische Regierung hat nun wieder einmal gezeigt, dass sie auch außenpolitisch immer wieder gewillt ist, mit dem Stalinismus ins Gericht zu gehen. Sie genießt dabei wohlgemerkt die Unterstützung und das Wohlwollen der sowjetischen Reformführung. Auch dieser Aspekt der Massenausreise der Deutschen aus Ungarn dürfte nicht übersehen werden. So viel also aus Budapest. Nun zu Reaktionen. Die DDR hat erneut schwere Vorwürfe gegen die Bundesrepublik auf die Ausreiseaktion aus Ungarn hin erhoben.